Das Neue Testament kann viel erzählen. Doch im Leben kann man nicht immer wählen. Es ist jetzt unsere Zeit, die heute Geschichte schreibt. O Weihnachtszeit, o Weihnachtszeit. Wir bringen auch Glückseligkeit. O Weihnachtszeit, viel Segen und auch Dankbarkeit. Die Menschen sind es, Gottes Erben. Drum lasst uns feiern den Advent, in dem man gut den Heiland kennt. Wird Christ an Weihnacht erst geboren, wird das zur schönsten Nacht erkoren. Ist dann Heiligabend da, beginnt ein neues Weihnachtsjahr. Das ist Leben, das ist Sterben. Die Menschen sind es,